Du musst mich nicht verstehen. Du musst mich nicht verstehen. Du musst mich nicht verstehen. I'm Ladies with the latitude. Pick up the switch. Pick up the switch. Dave DK. Emotion. Thank you. Love Radio. Love Radio.